Halleluja, Halleluja. Johannes 14, 2 sagt Jesus. Johannes 14, 2 sagt Jesus, im Haus meines Vaters sind viele Räume. Halleluja. Ich glaube, dass heute Abend hier die Tür offen ist in die Räume Gottes, in die Dimensionen Gottes, in verschiedene Dimensionen Gottes. Jeder Raum in seiner Herrlichkeit ist ein Raum mit einer anderen Wirksamkeit, mit einer anderen Dimension von Gott. Durch Jesus ist der Weg frei gemacht. Wir sind versetzt an himmlische Orte, haben wir gerade eben gesungen. Und die Engel leiten uns hier heute Abend. Und ich habe das so gesehen, die Engel leiten uns wirklich in die Räume des Vaters. Sie leiten uns in die Räume der Wunder. Sie leiten uns in die Räume der Dimensionen Gottes. Sie leiten uns in die Räume der ungewöhnlichen Dinge, der ungewöhnlichen Wunderwerke heute Abend. Halleluja. Halleluja. Vielleicht bist du hier heute Abend und du brauchst wirklich ein ungewöhnliches Wunderwerk bei Menschen. Ja, vor den Menschen. Also vor den Menschen ist es ungewöhnlich. Ich sage dir, der Raum ist offen für ungewöhnliche Wunderwerke heute Abend hier. Halleluja. Halleluja. Wenn du Metall in deinen Körper einoperiert hast und dadurch Beschwerden hast, Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen, ich sage dir, der Raum ist offen für Verwandlung. Der Raum ist offen für kreative Wunder. Der Raum ist offen für ungewöhnliche Wunderwerke. Vielleicht brauchst du ein neues Organ, vielleicht brauchst du einen neuen Muskel, so wie wir es in dem Zeugnis gehört haben. Vielleicht brauchst du einen neuen Finger oder vielleicht brauchst du einen neuen Nerv oder ein neues Gewebestück in deinem Körper. Sag dir, der Raum für ungewöhnliche Wunder ist offen heute Abend. Vielleicht brauchst du neue Zähne. Oh, Jesus. Vielleicht brauchst du ein neues Gelenk. Sag dir, der Raum für ungewöhnliche Wunder ist offen heute Abend. Ich habe gerade den Heiligen Geist gefragt, als ich noch unten stand, habe gesagt, Herr, in welchen Raum sollen wir reingehen? Und Gott hat gesagt, du entscheidest. Halleluja. Und das Erste, was ich gesehen habe, wirklich in einer Vision, und wir wollen uns hier wirklich vom Heiligen Geist leiten lassen. Das Erste, was ich sofort gesehen habe, ist wirklich Menschen mit diesen Bewegungseinschränkungen und Schmerzen und Problemen aufgrund von Metallteilen, die in deinen Körper einoperiert worden sind. Es kann ein Stab sein, es kann ein Nagel sein, es kann eine Platte sein, es kann irgendetwas sein. Weißt du, vielleicht hast du das einoperiert und du hast gar keine Probleme, dann ist alles okay. Aber weißt du, vielleicht schränkt es deine Bewegung ein, vielleicht kannst du deinen Rücken nicht nach unten bewegen, vielleicht kannst du dein Bein nicht richtig bewegen, du kannst nicht auf die Ferse gehen, weil da was in deinem Fußgelenk einoperiert ist oder diese Metallplatte in deinem Handgelenk hindert dich daran. Weißt du, dann gerade jetzt lasst uns einfach uns alle ausrichten auf diesen Raum der ungewöhnlichen Wunderwerke. Lasst uns wirklich fliegen im Geist. Lasst uns höher gehen im Geist. Weißt du, je höher, je übernatürlicher dir die Dinge erscheinen, umso wichtiger ist es, dass du höher fliegst. Das heißt, du musst einfacher werden in deinem Denken. Du musst die Gedanken loslassen. Weißt du, es ist so einfach, bei Gott ist es genauso einfach, Metall in Knochensubstanz zu verwandeln, wie deine Kopfschmerzen besser zu machen oder wegzunehmen. Es ist genau das Gleiche. Oh, also lass uns aufsteigen im Geist. In diese Dimension der ungewöhnlichen Wunderwerke. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf, wenn du hier bist und du brauchst ein solches kreatives Wunder, gerade jetzt in deinem Körper, gerade auch speziell in Bezug auf Metall, in deinem Körper, dann gerade jetzt in der Gegenwart Gottes, ohne dass du viel denkst und viel machst, leg einfach mal deine Hand auf diese Stelle. Leg einfach mal deine Hand auf diese Stelle, wo das Problem ist. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi, setzen wir jetzt deine Handwerksengel frei hier in diesem Raum, Herr. Deine kreativen Engel, Herr. Wir wissen, was zu tun ist, Herr. In dem Namen Jesus, Herr, bewirke du die Operation, bewirke du die Metallauflösung, die Umwandlung, was auch immer notwendig ist, gerade jetzt hier in diesem Raum. In dem Namen Jesus, wir gehen da hinein. Und Vater, wir befehlen in dem Namen Jesu Christi, Metall verwandelt dich in Knochensubstanz, Bewegungseinschränkung, verlass diese Gelenke, Schmerzen raus in Jesu Namen. Alles, was nicht da hineingehört, löst sich auf. Jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und jetzt nimmst du einfach die Hand weg von der Stelle. Jetzt nimmst du die Hand weg. Und schaust auf ihn. Halleluja. Halleluja. Und jetzt tust du etwas. Jetzt machst du eine einfache Sache. Du bewegst einfach etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Du tust etwas, was du vorher nicht tun konntest. Mach es schnell, mach es jetzt im Glauben. Tu es jetzt im Glauben. Halleluja, die heilende Kraft fließt, die Wunderwirkung, die kreative Kraft fließt in Jesu Namen. In Jesu Namen, Halleluja. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Du kannst dich da jetzt dranhängen. Halleluja. Es ist nicht für Einzelne, sondern es ist für jeden. Es ist für jeden. Häng dich dran. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Bewege etwas, was du... Mach sonst nichts. Fühle nichts, taste nichts, sondern mach nur einfach etwas, was du vorher nicht tun konntest. Ja, vielleicht musst du in die Hocke gehen. Vielleicht musst du auf deine Füße hoch, auf deine Knöchel oder wie auch immer. Musst du etwas bewegen, musst dein Handgelenk bewegen. Musst du vielleicht deinen Rücken bewegen, weil da eine Metallstange das vorher versteift hat und du eingeschränkt warst. Noch nichts tasten. Einfach nur testen jetzt. Einfach nur testen. Weil das Entscheidende ist, dass die Beschwerden weg sind. Das Entscheidende ist nicht das Metall oder irgendwas, sondern das Entscheidende ist, dass deine Beschwerden weg sind. Halleluja. Okay, Halleluja. Wer merkt jetzt, dass eine Bewegungseinschränkung, die vorher da war, jetzt entweder ganz weg ist oder zumindest stark zurückgegangen ist, bei dir hier vorne, bei dir hier, Halleluja, bei dir auch? Ja, Halleluja. Preis den Herrn. Bei wem noch? Da drüben auch. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass auf. Jetzt tu etwas Zweites. Wenn dieses Metall tatsächlich tastbar war, äußerlich tastbar, manchmal ist es nicht tastbar, manches so tief einoperiert, es war nicht tastbar, aber wenn es tastbar war, dann lege jetzt einfach in Jesu Namen deine Hand da drauf und schau, ist die Stelle weicher geworden? Ist der Nagelkopf weg? Was ist weg? Halleluja! Was? Ich erschrick dir. Was ist passiert? Halleluja! Test es, check es. Es passiert gerade, während wir sprechen. Halleluja. Halleluja. Was war das Problem? Eine Platte. Die war hier am Handgelenk. Ja. Wow. Komm mal her. Halleluja. Hier war eine Platte drin. So eine Platte. Und du konntest das Handgelenk nicht bewegen. Mach mal. Halleluja. Es ist der Hammer. Ha? Halleluja. Wow. Und hier konntest du die Platte tasten. Und jetzt kannst du sie nicht mehr tasten. Nee. Halleluja. Danke, Jesus. Glory. Bist du erschreckt? Ja. Halleluja. Wow. Pass mal auf. Kurzes Interview. Es passiert noch bei mehreren. Du kannst gleich Zeugnis geben. Wenn du dich gerade gemeldet hast und du hast gemerkt, du hast ein Wunder empfangen, dann komm einfach auch nach vorne. Wir hören die ganzen Zeugnisse. Aber jetzt pass mal auf. Weil es ist sehr stark gerade hier. Halleluja. Jetzt pass mal auf. Erzähl mal ganz kurz. Was war die Ursache? Hattest du ein gebrochenes Handgelenk ja, oder was? Genau. Wann war das? Im März. Jetzt im März. Mhm. Okay. Und es war so schlimm gebrochen, dass sie dir da eine Metallplatte einoperiert ja. haben. Und seither, was konntest du... Die war zu weit vorne eingesetzt. Ah, die Metallplatte war falsch eingesetzt, zu weit vorne eingesetzt. Jetzt hätten wir es operieren müssen. Und jetzt hätten wir es nochmal operieren müssen, ja. Hat ihr das gehört? Man hätte es nochmal operieren müssen. Und man hätte es nochmal operieren müssen, weil du es nicht richtig bewegen ja. konntest, richtig? Ja. Das heißt, was konntest du tun bis heute Abend? Was konntest du tun mit dem Handgelenk? Wie weit konntest du es bewegen? So, okay. Du konntest nichts heben. Okay, und jetzt beweg mal. Halleluja. Pass mal auf, haben wir irgendwas Schweres, was du heben kannst? Können wir irgendwas heben? Gut, das ist nicht so schwer, aber das konntest du vorher auch nicht heben. Wow. Halleluja. Pass mal auf, greif mal hier zu. Greif mal hier an die Box. Greif mal in die Box. Halleluja, das ist richtig schwer. Wow. Wow, danke, Jesus. Halleluja, das ist der Hammer.

Ich hatte mal eine Frau, die hatte genau wie du zwei Titan-Hüftgelenke. Und deswegen hatte sie, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber sie hatte so eine Bescheinigung vom Arzt, dass sie zwei Titan-Hüftgelenke hatte, damit sie, wenn sie beim Flughafen durch die... Hast du auch, ja? Damit sie beim Flughafen, wenn sie durch die Metallkontrolle durchgeht, dass dann die Leute gleich wissen, okay, da ist Metall drin, ist keine Pistole irgendwie zwischen den Zähnen oder so. Ja? Und nachdem sie geheilt worden ist, ist sie in Urlaub geflogen, hat sich gar nichts dabei gedacht, ist durch das Ding durchgegangen und plötzlich piepst nichts mehr. Ja. Amen. Und beim Rückflug wieder das Gleiche. Hat nicht gepiepst. Presst du noch? Amen. Wir glauben dem Herrn dafür. Halleluja. Ist das nicht der Hammer? Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, Jesus, we love you. But you love us more. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Du kannst dich mit dranhängen. Die Wunder sind hier im Raum. Vielleicht hast du nicht Metall im Körper, sondern du hast nur eine einfache Bewegungseinschränkung oder einen einfachen Schmerz. Weißt du, wenn Gott Metall, Gott mit Metall schafft, dann schafft er es auch mit deinen Gelenken und mit all dem. Also häng die einfach nur mal dran. Komm, jeder, der ein Wunder braucht, streck einfach mal deine Hände aus und sag, Vater, ich empfange. Oh, ich empfange mein Wunder. Ich empfange meine Befreiung, ich empfange meine Freisetzung in meinem Gelenk. Vater, in dem Namen Jesus setzen wir komplette Heilung und Gesundheit frei, überall in den Gelenken, Herr, überall im Rücken, Herr, in den Schultergelenken, Herr, in den Fußgelenken, Herr, in den Kniegelenken, Herr, in den Armgelenken, Herr, in den Fingergelenken. Vater, in dem Namen Jesus, wir befehlen jeder Bewegungseinschränkung jetzt zu weichen. In dem Namen Jesus. Halleluja. Und jetzt nimm mal die Hände runter und ganz schnell beweg etwas, was du vielleicht vorher nicht ohne Schmerzen bewegen konntest oder überhaupt nicht bewegen konntest. Tu einfach etwas, was du vorher nicht tun konntest. Amen. Überall, tu einfach. Jetzt bist du aktiv. Halleluja. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft überall im Raum. Danke, Vater, überall im Raum. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wer spürt, dass die Bewegungseinschränkungen oder die Schmerzen entweder stark zurückgegangen sind oder ganz weg sind? Lass mal die Hand sehen. Lass einfach mal die Hand sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, da oben auch 10, 11, 12, hier vorne 13, 14, 15, 16, 17, 18, Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Danke, Jesus. Da hinten auch 19, 20. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Denk dran, wie Catherine heute Nachmittag gesagt hat, schreib uns dein Zeugnis. Amen. Es werden noch mehr Wunder passieren heute Abend. Und manche Dinge kannst du eben nicht sofort testen, sondern du kannst sie erst später testen. Manche Dinge manifestieren sich auch erst hinterher. Also denk nicht, oh, wenn ich jetzt noch Symptome spüre, dann hat Gott mich nicht berührt oder nicht geheilt. Nein, das stimmt nicht. Manche Dinge, am nächsten Tag wachst du auf und es ist weg. Oder zwei Tage später gehst du zum Arzt und der sagt, hey, sie haben gar nichts mehr. Weißt du, es ist ganz egal, wann es sich manifestiert, aber du hast empfangen und du gehst im Glauben, der Herr hat mich geheilt. Halleluja. Amen. Vor 2000 Jahren ist es passiert. Alle Ehre sei dem Lamm. Halleluja. Alle Ehre sei Jesus. Und dann schreibst du uns ein Zeugnis an wunder@glorylife.net, was passiert ist. Okay? Denk dran, ich will dein Zeugnis lesen. Ja? Ich will nicht erst in 2 Jahren, wenn ich dann so wie neulich mal oder vor einer Zeit lang in Hamburg war, wo deine Frau plötzlich da nach vorne kam wegen was ganz anderem und Zeugnis gegeben hat wegen irgendwelchen Schmerzen, die weggegangen sind. Und dann sagt sie, ach und übrigens, vor einem Jahr war ich hier auch im Gottesdienst und da hat mir die Ärzte noch 6 Wochen zu leben gegeben wegen meinem Krebs. Aber inzwischen hat sich das Ding erledigt und ich lebe immer noch. Halleluja. Dann habe ich gesagt, oh, das hättest du mir auch schon mal früher schreiben können. Halleluja. Amen. Also schreib uns dein Zeugnis an wunder@glorylife.net. Amen. Amen. Halleluja. Ihr dürft Platz nehmen. Ich möchte noch ein bisschen Wort Gottes geben. Und vor allen Dingen, heute Abend geht es darum, dich zu aktivieren. Es geht darum, dich zu aktivieren. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass 1 oder 2 oder 3 Leute Wunder wirken, sondern es geht darum, dich zu aktivieren, aber nicht nur im Wunder wirken, sondern generell in dieser Dimension des Lebens. Halleluja. Wow, thank you, Steve. That's so awesome. Wow. Wow. Halleluja. Ich möchte nochmal mit euch zurückgehen zu dem Portal, von dem ich heute Morgen gesprochen habe. Sag mal, das Portal von Jesaja 60. Wer war heute Morgen nicht da? Okay, zwei Leute, da oben auch ein paar. Okay, du musst die Botschaft nachhören, weil das ist die Grundlage. Aber das heißt nicht, dass du nicht jetzt verstehen wirst, was ich predige. Aber ich habe euch heute Morgen gezeigt, dass Jesus in Jesaja 60 wirklich ein Portal hineingelegt hat, in diese Bibelverse, Jesaja 60, 1 bis 7, ein Portal hineingelegt hat, um in eine neue Substanz der Herrlichkeit hineinzukommen. Ja, steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen. Lass uns das nochmal zusammen wirklich meditieren und wirklich sehen im Geist. Lass uns mal das zusammen oder pass mal auf. Ich lese es nochmal und du gehst wirklich richtig mit innerlich, ja. Und du machst dir bewusst und sagst einfach oder sprich mir nach. Sag einfach: Ich stehe auf. Ich bin Licht. Denn mein Licht ist gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn ist über mir aufgegangen. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über mir. So musst du sagen, erscheint über mir. Halleluja. Durch Jesus erscheint die Herrlichkeit des Herrn über uns. Durch Jesus ist unser Licht gekommen. Das habe ich heute Morgen schon gepredigt. Durch Jesus ist unser Licht gekommen. Jesus hat gesagt, Matthäus 5, er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Es könnt ihr nicht sagen, wenn er nicht wirklich Licht wäre. Amen. Aber das Wort Gottes lehrt uns, dass die Abstrahlung der Herrlichkeit im neuen Bund von den Söhnen und Töchtern Gottes größer ist als die Abstrahlung, die von Mose ausging. Amen. Und die war schon ziemlich stark. Halleluja. Und heute Abend möchte ich deinen Blick nochmal auf eine andere Realität lenken, die direkt damit zusammenhängt im Geist, die es letztendlich auf den Grund zurückführt. Den Grund, warum du das Licht der Welt sein kannst. Den Grund, warum die Herrlichkeit des Herrn über dir erschienen ist und jetzt von dir ausgehen will als Licht der Welt. Der Grund ist letztendlich das größte aller Wunder. Sag mal, das größte aller Wunder. Das größte aller Wunder, das es überhaupt gibt auf diesem Planeten Erde, ist nicht Metallauflösung, obwohl das auch schon stark ist. Oder wie von euch lieben Metallauflösung? Ich liebe dieses Wunder, ich weiß auch nicht. So ein wunderbarer Raum irgendwie, in dem sich das in dem sich das manifestiert. Aber weißt du, es ist nicht das größte Wunder. Das größte Wunder ist auch nicht Totenauferweckung, obwohl das auch genial ist. Oder? Amen. Und wir können noch mehr gebrauchen davon. Okay, wir haben schon ein paar Totenauferweckungen gesehen, aber wir können noch mehr gebrauchen. Stimmen Sie mir zu? Ich glaube, dass in dieser größeren Herrlichkeit Totenauferweckung zu einem Wunder werden wird, das normal ist im Leib Christi. Und das nicht mehr länger verschämt versteckt wird. Ja, wenn Jesus sagt, hey, heilt die Kranken, weckt Tote auf an zweiter Stelle. Die meisten Christen, denen ist es gar nicht mal richtig bewusst. Die sagen immer gleich, ja, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Aber als zweites sagt Jesus, weckt Tote auf. Ist der Hammer. Das heißt, Totenauferweckung muss genauso normal werden wie Kranke heilen. Ich sage mal so, es ist nur ein anderer geistlicher Raum. Ist nichts anderes. Weißt du, einfach nur andere Türklinke im Himmel. Ja, es ist so. Es hängt davon ab, in welcher Dimension du dich gerade bewegst. In welchem Raum du unterwegs bist. Es gibt einen Raum für Totenauferweckung. Und genauso gibt es einen Raum für kreative Wunder. Und es gibt einen Raum für Metallauflösung und es gibt einen Raum für neue Zähne. Halleluja. Glory. Wie viele von euch brauchen neue Zähne? Jesus. Leg mal deine Hand auf den Mund. Und im Namen Jesus, Vater, setzen wir diese Herrlichkeit für Zahnwunder frei hier in diesem Raum, Herr. Wir setzen diese Herrlichkeit für Goldzähne, Platinzähne, neue Zähne, gefüllte Zähne, gereinigte Zähne, Halleluja, gebleachte Zähne. Wir setzen es frei hier im Raum. In Jesu Namen. Halleluja. Und einige werden sich einfach mal von irgendjemandem in den Mund schauen lassen müssen. Ich werde jetzt weitermachen, weil sonst komme ich nicht mehr zum Thema. Aber du musst dir den Mund reinschauen lassen oder du musst in den Spiegel schauen nach dem Abend. Und dann denkst du, wow, was glänzt denn da Schönes? Das kenne ich gar nicht. Wir hatten mal einen Mann, der hat sieben Goldfüllungen bekommen von Gott. Und ist zum Zahnarzt gegangen und der Zahnarzt hat sich das angeschaut und gesagt, die sind aber nicht von uns. Ja, genau. Halleluja. Preis den Herrn. Aber das größte Wunder sind nicht Goldzähne oder andere Zahnwunder, sondern was ist das größte Wunder, das es auf diesem Planeten Erde gibt? Das größte Wunder ist die neue Geburt. Amen. Wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann ist er eine neue Schöpfung. Mit anderen Worten, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann wird er zu einem wahren Sohn oder einer wahren Tochter Gottes. 2. Petrus 1,4 sagt, zum Teilhaber der göttlichen Natur. Mit anderen Worten, du empfängst in dem Moment, wo du von neuem geboren wirst, dieselbe DNA, geistlich gesprochen, wie Gott, der Vater im Himmel. Amen. Wie viele von euch sind von neuem geboren? Wenn du noch nicht sicher bist, dann ist ja an diesem Wochenende definitiv deine Gelegenheit, von neuem geboren zu werden. Weil das ist das größte Wunder und du brauchst dieses Wunder, das ist die Grundlage für alle anderen Wunder, das ist die Grundlage überhaupt für dein göttliches Leben hier auf dieser Erde. Es ist die Wunder, die Grundlage dafür, dass dein Licht scheinen kann. Es ist die Grundlage dafür, dass dieses Licht hervorkommt. Weißt du, in Johannes 1, Vers 4 heißt es von Jesus, in ihm war das Leben. Und dieses griechische Wort für Leben, das hier steht, ist Zoe. In ihm war das Zoe, in Jesus war das Zoe. Und dieses griechische Wort, ich habe die letzten Wochen in der Glory Life Schule darüber zu lernen begonnen, über dieses Zoe-Leben. Denn dieses Zoe-Leben ist seinem Wesen nach die Natur Gottes. Dieses Zoe-Leben ist göttliches Leben. Dieses griechische Wort Zoe steht nur für ein göttliches, geistliches Leben. Im Griechischen gibt es mehrere Worte für Leben, zum Beispiel ein Wort für das natürliche Leben. Ja, das ist Bios, ja, kommt Biologie her. Ja, das steht hier nicht. Im Griechischen gibt es auch ein Wort für seelisches Leben, das ist Psyche, da kommt unsere Psyche her logischerweise, ja, das steht hier auch nicht. Im Griechischen gibt es auch ein Wort für Leben im Sinne von eine bestimmte Lebensweise, ein Verhalten, das ist Anastrophe, das steht hier auch nicht, sondern hier heißt es, in ihm war das Zoe, Amen. In Jesus war das Zoe, das heißt, was passiert, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser empfängst, sprich, wenn du von neuem geboren wirst, was passiert dann? Hallo, ihr auf der Empore, was passiert dann, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, was passiert dann, wenn in ihm das Zoe ist, dann kommt in dem Moment das Zoe-Leben in dich hinein. Amen. Du wirst zu einem Teilhaber der göttlichen Natur, habe ich gesagt. Das bedeutet, du wirst zu einem Teilhaber des Zoe-Lebens in dir. Das ist eine Realität deines Lebens als Christ. Dazu musst du kein Glory-Lifer sein, sondern jeder Christ, der von neuem geboren ist, hat diese Realität, ob es ihm bewusst ist oder nicht. Das ist der Unterschied manchmal. Manchen ist es nicht bewusst. Deswegen hat der Engel zu den Aposteln, als er sie aus dem Gefängnis befreit hat, in Apostelgeschichte 5, Vers 20, hat er zu ihnen gesagt, tatsächlich, er hat zu ihnen gesagt, geht hin, geht also aus dem Gefängnis raus, er hat ihnen die Gefängnistüren geöffnet, er hat gesagt, geht hin, stellt euch in den Tempel und redet zu den Menschen alle Worte dieses Zoe-Lebens. Das ist interessant, er hat ihr nicht gesagt, rede zu den Menschen alle Worte des christlichen Verhaltenskodexes. Er hat auch nicht gesagt, rede zu ihnen alle Worte, die ihnen das Erlösungswerk erklären, obwohl das sicherlich auch damit beinhaltet ist, definitiv. Aber er hat gesagt, rede zu ihnen alle Worte dieses Lebens. Das heißt, sprich zu ihnen über dieses Zoe-Leben. Je mehr du über dieses Zoe-Leben gelehrt wirst, umso mehr bekommst du nämlich ein Bewusstsein, was es bedeutet. Ein Bewusstsein, was da in dir lebt. Und ich sage dir, eine wesentliche Aufgabe meiner Meinung nach des fünffältigen Dienstes, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, also diejenigen, die den Leib Christi lehren und zurüsten sollen, primär durch das Wort, eine wesentliche Aufgabe ist es, das Bewusstsein der Söhne und Töchter zu bilden und zu bauen, was sie tatsächlich in dieser neuen Geburt empfangen haben, sodass es mehr und mehr hervorkommt. Amen. Weil der Punkt ist der, was nicht gepredigt wird, findet nicht statt. In Gemeinden, wo nie über Heilung gepredigt wird, findet normalerweise wenig Heilung statt. In Gemeinden, wo gar nicht die neue Geburt gepredigt wird, wird keiner von neuem geboren. In Gemeinden, wo nicht über die Herrlichkeit gepredigt wird, wird die Herrlichkeit nicht erlebt. Amen. Und in Gemeinden, wo niemand ein Bewusstsein hat, was es eigentlich heißt, dass Christus in mir lebt, da kommt er nicht hervor. Jedenfalls nicht in dem Maß. Amen. Jesus hat aber gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann hat er gesagt, wo habe ich es? Irgendwo. Shabba. Irgendwo, muss ich in der Bibel nachgucken. Halleluja. Shiki. Sag zu deinem Nachbarn, Shiki Baba. Ich habe mir mal sagen lassen, Shiki Baba, ich weiß gar nicht, war es Aramäisch oder was, auf Aramäisch heißt Shiki Baba die Herrlichkeit des Vaters. Weißt du, das passt gut. Also sag nochmal zu einem anderen Nachbarn, Shiki Baba. Okay. Matthäus 5,14, beziehungsweise wir gehen nochmal zurück zu Johannes 1, Vers 4. In ihm war das Zoe-Leben und dann, und jetzt kommt die Connection zu Jesaja 60, und dann heißt es, und dieses Zoe-Leben war das Licht der Menschen. Amen. Das heißt, das Zoe-Leben, das du empfangen hast, in dem Moment, wo du Jesus in dir aufgenommen hast, ist tatsächlich dieses Licht, das durch dich leuchten soll. Amen. Ich meine, was ist Licht? Das Erste, woran ich denke, wenn ich an Licht denke, ich weiß nicht, ich denke da einfach physikalisch, das Erste, was ich denke, ist Energie. Licht ist Energie. Amen. Licht ist Energie, Licht ist Power, die Sonnenenergie, das merkst du, wenn du an einem heißen Tag da rausgehst, dann merkst du, das ist Energie. Selbst auf die Entfernung, 150 Millionen Kilometer entfernt, und du merkst es immer noch, wenn du zu lang drin bist, dann gibt's da gewisse Veränderungen. Ja, ist dann nicht die Herrlichkeit Gottes, die dich verwandelt, sondern es ist ein natürliches Licht, das dich bescheint, und deswegen wirst du auch verwandelt, da ändert sich deine Farbe. Amen. Es ist Energie. Licht ist Energie. Mit anderen Worten, das Zoe-Leben in dir ist Energie, ist Power. Und dieses Licht soll aus dir leuchten. Und deswegen brauchst du ein Bewusstsein, was da in dir ist. Amen. Weil Jesus hat gesagt, und jetzt komme ich zu Matthäus 5,14, er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann hat er gesagt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Und jetzt kommt's, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Amen. Mit anderen Worten, Gott will nicht, dass das Licht, das in den Christen ist, in den Söhnen und Töchtern ist. Er will nicht, dass dieses Licht unter einen Scheffel gestellt wird. Jetzt sagst du, ja, was ist ein Scheffel? Ja, manche wissen gar nicht so genau, was das ist, überhaupt im Natürlichen. Aber ich sag's dir mal, es ist völlig egal, was es im Natürlichen ist. Im Geistlichen ist es entscheidend. Weißt du, der Scheffel deines Licht und über deinem Licht, das dein Licht sozusagen unter den Scheffel stellt, sind Gedanken. Nur Gedanken. Weil Jesus lebt ja in dir. Das Zoe-Leben lebt ja in dir. Mit seiner vollen Power, mit seiner vollen Energie. Jesus pur in dir. Wow. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder. Und ihr habt sie überwunden. Er spricht von den Dämonen in der Welt. Denn größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Du könntest auch sagen, stärker ist das Licht, stärker ist das Zoe-Leben in dir, als jede Power des Teufels da draußen in der Welt, jede seelische Power, jede menschliche Power, jedes Hindernis, das sich da irgendwie in den Weg stellt. Halleluja! Größer ist es. Yes! Ja, das ist gut. Da kommt was raus. Halleluja. Das ist gut. Du musst es mal rauslassen. Also, das ist gut, wenn du jauchzt und dabei in diesem Bewusstsein jauchzt, dass du das Zoe-Leben aus dir rauslässt. Amen. Über dir strahlt der Herr auf. Das heißt, da strahlt was. Du sollst ein Strahler sein. Ein Leuchtstrahler. Also, viel stärker als die Sonne. Amen. Gott hat unendliche Energie. Weil ich sag's immer so gern, weißt du, die Energie der Sonne ist schon gewaltig. Er hat mehrere Millionen Grad Celsius an der Oberfläche, ist eine gewaltige Energie dahinter. Aber weißt du, unsere Sonne im Universum, das Gott geschaffen hat, ist nur ein durchschnittlicher Stern unter vielen. Ich sag's jetzt mal mit Understatement. Unter vielen ist sehr Understatement, weil tatsächlich gibt es so viele Sonnen im Sonnensystem, im Universum, allein in unserer Galaxie, der sogenannten Milchstraße, gibt es 100 Milliarden Sterne, von denen viele viel mehr Energie haben wie die Sonne. 100 Milliarden in unserer Galaxie. Aber im Universum gibt es 10 Milliarden Galaxien mindestens. Das heißt, 10 Milliarden mal 100 Milliarden Sonnenenergien ist viel Energie, um es auf den Punkt zu bringen. Das ist die Natur Gottes. Die Natur Gottes ist Energie. Die Natur Gottes ist Power. Die Natur Gottes ist Zoe. Die Natur Gottes ist Leben. Und er lebt mit seiner ganzen Power in dir drin. Halleluja. Das ist der Hammer, das kannst du nicht fassen. Das ist das größte Wunder. Da musst du, weißt du, da reicht nicht mal ein genialer Verstand eines Einstein aus, um das begreifen zu können. Aber Einstein hat was Geniales gesagt. Er hat gesagt, es gibt verschiedene Stufen der Intelligenz und der Schlauheit. Er hat gesagt, die unterste ist schlau, die nächste ist intelligent, die dritte ist genial. Und viele würden hier Schluss machen, aber Einstein hat gesagt, und da hat er was erkannt, da hat er was im Geist erkannt. Er hat gesagt, es gibt noch eine Dimension über genial, und die ist einfach. Einfach. Weißt du, du musst komplett einfach sein, du musst komplett simpel sein, um einfach so anzunehmen, dass dieser Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, dessen Energie all diese Sterne im Universum durchdringt, dass dieser Gott tatsächlich in dir lebt. Halleluja! Und dass du jederzeit die Autorität hast, ihn rauszulassen. Also du entscheidest, wann er raus darf. Das ist Sache deines Denkens. Amen. Wann entscheidest du, dass Gott aus dir rausgeht? Jesus hat gesagt, stellt das Licht nicht unter den Scheffel. Das heißt, lass es leuchten. Also sieh dieses Licht Wunder wirken. Sieh dieses Licht Dinge erfassen. Ja, zum Beispiel bei Metall, das finde ich so genial. Ich stelle mir das immer gern so vor mit Metall, weil wir das gerade hatten. Ich stelle mir das immer gern so vor, weil ich hatte mal einen Metallingenieur in einem unserer Gottesdienste, der sich mit Metall auskannte. Ich kannte den nicht, aber er kam nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne, als ich auch Metall aufgelöst hatte. Und dann hat er gesagt, als ich dieses Metall aufgelöst hat, hat er gesagt, ich kenne den Geruch von verdampfendem Metall. Als dieses Metall sich aufgelöst hat, habe ich diesen Geruch von verdampfendem Metall im Raum gerochen. Weißt du, um Metall zum Verdampfen zu bringen, braucht es viel Energie. Ich sage natürlich sofort deinen Verstand, ja, wie geht es, wenn hier Metall, zum Beispiel wie vorher hier bei dem Handgelenk, wenn da Metall verdampft, bleibt da überhaupt noch was übrig von der Hand? Weil das ist ziemlich heiß. Aber also das ist eben Gott. Amen. Er kann seine Energie so zielgerichtet auf Dinge richten. Also er kann seine Energie auf deine, was heißt auf deine, auf diese Tumorzellen in deinem Körper drauf richten. Und es ist besser als jede Chemo und Bestrahlung und irgendetwas. Und sie müssen sich auflösen. Amen. Halleluja. Und damit habe ich nichts gegen Bestrahlungen und Chemos und was weiß ich, Behandlungen gesagt. Okay, du musst dich immer vom Heiligen Geist leiten lassen. Amen. Aber du musst sehen den Gott, der in dir lebt. Amen. Du musst dein Bewusstsein bauen. Halleluja. Steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mit anderen Worten, das ist eine Aufforderung und deswegen ist heute Abend die Ergänzung zu heute Morgen. Es ist eine Aufforderung an dich, an den Leib Christi, an die Söhne und Töchter, uns zum Vollmaß dessen zu erheben, wer wir bereits sind durch Jesus, wer wir schon sind. Du bist es schon. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist es schon. Du hast es schon geschafft. Werd einfach. Werd einfach. Okay, Herr, wenn das so ist, ja, du fühlst dich nicht immer so. Du fühlst dich nicht immer so, wie wenn 100 Milliarden Sonnen in dir strahlen würden. Die Astrid schon, aber. Halleluja. Aber nicht jeder fühlt sich immer so. Es ist nicht eine Frage, wie du dich fühlst, sondern es ist einfach. Du sagst einfach, okay, Gott sagt es, so ist es. Erledigt. Ich glaub's. Und im Zweifelsfall glaubst du's. Gute Aussage, ja? Im Zweifelsfall glaubst du's. Ich sag mal so, im Zweifelsfall zweifelst du deinen Zweifel an. Aber nicht dein Glauben. Amen. Sondern du glaubst dem, was das Wort Gottes sagt. Was glaubst du, warum Jesus gesagt hat, Johannes 7, 38, diejenigen, die an mich glauben, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Was glaubst du, was es ist, diese Ströme lebendigen Wassers? Es ist nicht nur irgendwie so ein Plätscher, also du sagst, okay, ich als Christ, ich tue ab und zu mal einem auf die Schulter klopfen und sagen, okay, ein bisschen guter und dann fließt ein bisschen Wärme oder so irgendwas, ein bisschen Nettigkeit oder so. Weißt du, diese Ströme lebendigen Wassers sind dieser Ausfluss des Zoe-Lebens. In ihm war das Zoe-Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht, Vers 5, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Amen. Die Finsternis kann das Licht in dir nicht überwältigen. Also als Christ musst du dich nicht mehr fürchten vor der Finsternis. Warum? Wenn du kommst, geht's Licht an. Das ist einfach. Weißt du? Wenn du Angst hast vor der Dunkelheit und du kommst bei dir zu Hause in den Keller, was machst du dann? Licht an. Amen. Das Licht ist in dir. Der Schalter, das nennt man Glaube. Du entscheidest dich für das Wort Gottes. Okay, in mir ist das Licht. Ja, alle um mich herum sind Satanisten, sind ganz böse, üble Kerle. Aber in dir ist das Licht. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht überwältigen. Größer ist der, der in dir ist, als der in der Welt ist. Halleluja. Ja, Amen. Ein paar Klatschen, preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Weißt du, es ist ein kleiner Schalter. Glaube ist nicht eine Kraftanstrengung. Ich meine, wie viel Kraft kostet es, einen Schalter anzuschalten? Normalerweise, ja. Das kann jeder, oder? Selbst ein kleines Kind schaltet schon Schalter an. Ich habe Hunde gesehen, die Schalter anmachen konnten. Ja, wenn sie wissen, okay, wenn ich da auf den Schalter drücke, dann geht die Tür auf und dahinter ist Fressi, dann lernen die das schnell. Aber es ist überhaupt kein Problem. Einen Schalter zu drücken ist kein Problem. Also Glaube ist kein Werk. Das müssen wir verstehen. Glaube ist kein Werk, sondern Glaube ist einfach, ich begebe mich auf die Seite dessen, was Gott sagt. Amen. Ich lege einfach den Schalter rum. Ich begebe mich auf die Seite dessen, was Gott sagt. Sollte Gott etwas unmöglich sein? 1. Johannes 5, Vers 4. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Also das Umschalten eines kleinen Schalters ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist gewaltig, ja? Ein kleiner Schalter ist der Sieg, der die Welt, also alles, was dir in der Welt entgegenstehen kann, überwunden hat. Klick! Also der Verstand will immer irgendwas Kompliziertes denken. Aber für so große Sachen, da braucht es irgendwie ganz besonders tiefe Geheimnisse. Verrat mir die tiefsten Tiefen des siebten Himmels und des der dritten Ecke um den fünften Gang im Himmel herum. Und ich sag einfach so, vor deiner Nase ist ein Schalter. Drück ihn einfach. Ich versuche jetzt einfach mal einfach zu sein, okay? Das kann jedes Kind verstehen. Vor deiner Nase ist ein Schalter, da steht Glaube drauf. Drück ihn einfach. Zweifel mögen in deinem Verstand sein, drück ihn einfach. Halleluja. Weißt du, das Beste, was du tun kannst, gerade auch wenn es um Wunder geht, ist einfach nichts zu denken. Einfach nichts zu denken. Also ich habe schon öfters Leute trainiert in Heilung und heute Abend werde ich dich auch noch aktivieren, nicht nur in Heilung, sondern wirklich in dieses Zoe-Leben herauszulassen. Aber weißt du, ein Punkt ist wirklich, wenn du Leuten die Hände auflegst, habe ich festgestellt jedenfalls, gibt es so einen Punkt, du legst die Hände auf, du setzt die Kraft Gottes frei, du setzt das Leben Gottes frei, du setzt den Fluss Gottes frei und dann ist es gut, wenn dieser Punkt kommt, wo du einfach ein paar Sekunden Gott wirken lässt, das heißt, nichts denkst. Weil das ist der Moment, wo die meisten Leute irgendwelche Zweifel dann im Kopf haben. Du betest, du legst die Hände auf, du sprichst und dann kommt der Gedanke, oh, ich weiß nicht, passiert da was? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ich spüre gar nichts. Also, Schalter. Bup. Aus. Aus die Maus mit den Gedanken. Bup. Also manchmal schadet es nichts, wenn du ein bisschen dumm aussiehst dabei. So. Wie war das Lied von Steve? They might call you crazy. Oder so ähnlich. Ja? Also sie mögen uns für verrückt halten, aber es sollte so sein, dass sie die Resultate nicht verleugnen können. Amen. Die Resultate. Weißt du, wenn Wunder passiert, das sind Resultate. Wenn Menschenleben verändert werden, das sind Resultate. Weißt du, völlig egal, wie du aussiehst dabei. Amen. Weißt du, ist doch völlig egal, wie du dabei wirkst oder was auch immer Leute davon dir halten. Entscheidend ist, dass dieses Zoe-Leben das Licht der Menschen ist und dass dieses Licht durch dich fließen kann. Halleluja. Amen. Bist du bereit, das Licht Gottes durch dich fließen zu lassen? Also Christus in dir, Kolosser 1, 27. Christus in dir. Ja, die meisten Übersetzungen sagen einfach die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber was ist die Hoffnung? Die Hoffnung im neutestamentlichen Sinn ist nicht einfach nur so eine vage Hoffnung, so nach dem Motto, ich hoffe, dass es morgen schön Wetter ist. Ja, obwohl du eigentlich schon im Wetterbericht gesehen hast, dass es nicht so gut ist, aber du hoffst halt noch. Ja. Sondern wenn in der Bibel von Hoffnung die Rede ist, das griechische Wort für Hoffnung da heißt eine sichere Erwartung. Du hast eine sichere Erwartung. Mit anderen Worten, Christus in dir, die sichere Erwartung. So sagt, glaube ich, die Message-Übersetzung, finde ich genial. Christus in dir, die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Das heißt, du hast eine sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Wenn wir gleich das Zoe-Leben, das in dir ist, freisetzen zu jemandem um dich herum, dann hast du die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Amen. Wie auch immer das aussieht. Es kann unterschiedlich sein, wie du die Herrlichkeit Gottes erlebst. Es können Wunder sein, der Heilung. Es kann Befreiung sein. Also das Zoe-Leben ist stärker als jede Macht von Depression und von Niederdrückung. Und weißt du, letztendlich ich meine, ich habe schon viel mit Leuten gesprochen, die unter psychischen Krankheiten gelitten haben. Normalerweise ist das Kennzeichen von praktisch jeder psychischen Erkrankung, ist die, dass Leute unendlich komplizierte Gedanken im Kopf haben. Extrem kompliziert. Und wenn du eine Sache sagst, dann kommt das nächste Argument und dann sagen sie, ja, aber so, aber so, aber so. Es ist kompliziert ohne Ende. Gott ist einfach. Das musst du verstehen. Also wenn das Evangelium nicht so einfach ist, dass es ein kleines Kind verstehen kann, dann ist es nicht das Evangelium. Es ist unendlich einfach. Schalter. Denk dran. Das gebe ich dir mit als Bild. Wir hatten es von geheiligter Vorstellungskraft. Wenn du das nächste Mal vor irgendeinem unscheinbar, unlösbaren Problem im Natürlichen stehst oder du sollst für einen Kranken beten oder irgendwas ist, irgendeine Sache, du hast einen Umstand oder was auch immer, weißt du, dann schließ einfach kurz deine Augen und dann stell dir einfach diesen Schalter vor dir vor. Amen. Und denk an die Predigt und sag, okay, Schalter umlegen. Das kriege ich gerade noch hin. So viel Kraft habe ich gerade noch. Ich kann gerade noch den Schalter umlegen. Wenn du sagst, ja, aber ich habe so viele blöde Gedanken, dann leg einfach mal den Schalter um und bring deine Gedanken einfach zur Ruhe. Sag einfach mal, stopp. Glaubst du, dass es funktioniert? Okay, pass mal auf. Wie von euch denken gerade momentan? Jetzt will niemand die Hand geben, also das glaube ich dir jetzt nicht, ja. Die meisten von uns denken, okay? Die meisten Menschen glauben, dass man immer denken muss. Dass jeder Mensch immer denkt. Aber jetzt pass mal auf, schließ mal deine Augen. Jetzt sagen wir einfach mal, stopp! Und jetzt testest du einfach mal, wie lange du drauf bleibst. Man kann es trainieren, dass es länger wird. Aber wie viele von euch haben zumindest 1-2 Sekunden, nachdem du Stopp zu deinen Gedanken gesagt hast, nichts gedacht? Okay, ja, schau mal, fast die allermeisten. Also funktioniert es doch. Wir sind nur zu wenig trainiert. Weißt du, wir brauchen geistliches Training. Das nenne ich geistliches Training. Es ist eigentlich das Training, den Schalter umzulegen. Halleluja. Wenn du den Schalter umlegst, machst du den Durchfluss frei. Den Durchfluss für das Zoe-Leben. In ihm war das Zoe-Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Du brauchst ein Bewusstsein dieser Realität. Ich glaube, eins der besten Gebete im ganzen Neuen Testament, tatsächlich außer dem Vaterunser, ist das Gebet vom Apostel Paulus in Epheser Kapitel 1 ab Vers 18. Das ist nichts anderes als ein Gebet, wo er um ein Bewusstsein für die Epheser betet. Er sagt, hey, ich bete, ja, ich lese es dir wörtlich vor, ich bete, dass ihr, dass Gott, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Offenbarung und der Erkenntnis seiner selbst. Ja. Und dann sagt er weiter, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und das griechische Wort für Wirksamkeit, das da steht, ist Energeia. Kommt dir das bekannt vor? Energeia, das ist das Wort Energie. Amen. Wirksamkeit ist Energie. Energie, die Esoteriker reden viel von Energie, deswegen trauen sich manche Christen nicht von Energie zu sprechen. Aber weißt du, die Esoteriker haben es nur geklaut. Es gehört uns, das Wort. Amen. Steht in der Bibel. Amen. Und Paulus betet, dass wir ein Bewusstsein haben, dieser Energie, die in uns wirksam ist. Halleluja. Heute Abend möchte ich dein Bewusstsein aktivieren in dir. Wie von euch glauben, dass das Zoe-Leben Gottes in ihnen lebt? Wie viele glauben das? Okay, preist den Herrn. Steht ihr mal auf. Also mit anderen Worten, steht alle auf. Du glaubst, dass das Zoe-Leben Gottes in dir ist. Wunderbar. Halleluja. Also dann lass uns doch einfach das Zoe-Leben fließen lassen heute Abend. Lass uns doch einfach mal ganz praktisch. Das ist, so machen wir es bei uns in der Glory Life Schule auch. Das wäre jetzt eigentlich wäre das wahrscheinlich meine nächste Stunde in der Glory Life Schule gewesen, was ich jetzt predige. Also für alle Glory Life Schüler, bevor du die nächste Stunde in der Glory Life Schule hörst, hör auf jeden Fall diese Botschaft, okay? Weil das passt genau in das hinein, was ich in der Glory Life Schule gerade lehre. Weil es geht darum, dass dieses Leben in dir aktiviert wird. Weil es ist gut, Dinge über dieses Leben zu hören, aber dann muss es aktiviert werden. Halleluja. Das heißt, wir wollen jetzt dieses Zoe-Leben freisetzen. Wir wollen es dahin freisetzen, wo es gebraucht wird. Wir wollen diese Energie, die in jedem einzelnen Sohn drin ist. Also, da ist so eine starke Energie in dir drin. Das ist der Hammer. Glory. Shabba. Das könnte ich jetzt bei jedem von euch machen. Das ist die gleiche Energie in jedem von euch. Also in jedem. Hier ist es auch drin. Überall. Glory. Und diese Energie soll raus. Also, wir haben schon viele Wunder gesehen an diesem Wochenende, aber vielleicht gibt es doch noch ein paar, die noch das eine oder andere brauchen. Zum Beispiel auch in deiner Seele. Vielleicht ist da ein Trauma in der Vergangenheit gewesen in deinem Leben. Missbrauch oder was auch immer, irgendein schlimmes Erlebnis. Und da ist immer noch dieser Trigger in deiner Seele. Und immer wieder ist es so, dass bestimmte Situationen dich triggern in dieselbe Richtung. Immer wieder ist es so, dass du merkst, oh, ich tapp immer wieder in diese Falle. Ich biege irgendwie meine Seele biegt da immer wieder falsch ab, weil dieses alte Trauma noch nicht manche sagen geheilt, aber eigentlich, es muss einfach weg. Es muss einfach weg. Und in uns ist das Zoe-Leben und das Zoe-Leben ist das Licht der Menschen. Das heißt, es ist die Energie, die stärker ist als all das, was in die Seelen von Menschen nicht hineingehört. Das heißt, es schießt es einfach raus. Amen. Die Verletzung, die Angst, die was auch immer es ist. Was auch immer die Folge davon ist. Seelische Schmerzen. Körperliche Schmerzen. Halleluja. Das Zoe-Leben ist stärker. Es ist in dir drin. Ich möchte, dass du von diesem Wochenende weggehst mit dem Bewusstsein, du bist ein Wunderwirker. Also Markus 1,16 heißt es, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Halleluja. Wer glaubt hier? Amen. Ich habe gesagt, es ist ein Schalter, es ist einfach. Du glaubst und deswegen folgen dir diese Zeichen. Nicht diese Zeichen werden denen folgen, die irgendwie eine besonders spezielle, starke Berufung haben oder irgendwas. Sondern diese Zeichen folgen denen, die glauben. Du folgst übrigens nicht Zeichen und Wundern. Sondern sie folgen dir. Das macht es einfacher. Du rechnest einfach damit. Und du agierst entsprechend dem, womit du rechnest. Das heißt, heute Abend möchte ich, dass du den Schalter umlegst und damit rechnest, dass wenn du jetzt gleich das Zoe-Leben aus dir herauslässt, dass dann diese Energie zu einem Menschen fließt, der sie dringend braucht, vielleicht zur Befreiung oder vielleicht zur Heilung, dass einfach diese Energie übernimmt. Du hast es gesehen, Catherine hat es demonstriert, wie sie Leuten gedient hat, Hände aufgelegt. Was fließt da? Die Energie, das Zoe-Leben fließt auf die Menschen. Halleluja. Aber ich sage dir, es fließt genauso durch dich. Amen. Also was tun wir? Ich zeige dir einfach ein Beispiel, okay? Kleines Beispiel. Ich hatte den Eindruck, dass jemand hier ist und da ist es so, das sind zwei Sachen. Das eine ist, da ist was drauf auf deiner Seele, ja? Also wie so eine Bedrückung oder irgendwas. Ja, okay, da werden sich jetzt wahrscheinlich viele melden. Aber was auf das zweite ist, du hast tatsächlich Schmerzen in praktisch allen Gelenken in deinem Körper. Ich weiß nicht, ob es da eine medizinische Diagnose dafür gibt, aber du hast praktisch in allen Gelenken deines Körpers Schmerzen gleichzeitig. Und gleichzeitig ist da liegt was drauf auf deiner Seele. Nicht nur wegen den Schmerzen wahrscheinlich, vielleicht auch. Aber da liegt was drauf auf deiner Seele und du hast Schmerzen in allen Gelenken deines Körpers. Wen betrifft es? Meld dich einfach. Okay? Also sind doch einige. Okay. Pass auf. Hier, warte mal, die Dame da. Bei dir ist es so? Okay. Ja. Halleluja. Komm mal her. Halleluja. Ja, es sind mehrere. Es geht nur darum zu demonstrieren. Verstehst du? Kommen alle dran. Keine Sorge, kommen alle dran. Halleluja. Also komm mal her. Stell dich mal dahin, mir gegenüber. Ist es bei dir so, wie ich gesagt habe? Du hast Schmerzen. Wo hast du überall Schmerzen? Schulter? Ja, da. Überall. Ja, wie lange hast du das schon? Einige Monate. Okay, gibt es eine Diagnose? Fibromyalgie oder irgendwie Polyneuropathie oder irgend sowas? Oder Arthrose? Kristallisierung der Gelenke, okay. Pseudogicht und Arthrose, okay. Kristall, habe ich jetzt noch nie gehört, ist aber egal, Gott weiß es ja. Ja. Okay. Und gleichzeitig ist es so, dass irgendwie was wie auf deiner Seele drauf liegt, ist schon ein bisschen länger, oder? Dass es, ja, das ist natürlich der Schmerz. Ja, ja, ja, ja, okay. Okay. Ja. Puh, Jesus. Halleluja, pass auf. Jetzt zeige ich euch, was ihr jetzt gleich macht, okay? Streck mal deine Arme aus. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesu Christi setze ich jetzt das Zoe-Leben Gottes, das in mir ist, die Energie, die in mir ist, jetzt frei hinein in diesen Körper und in diese Seele in Jesu Namen. Nimm die Last weg, nimm die Last weg, nimm die Last weg, nimm die Last weg, nimm die Last weg, nimm die Last weg, nimm die Last weg, weg von den Gelenken, von den Gelenken, von den Gelenken, von jedem einzelnen Gelenk. In dem Namen Jesus. Jesus. Huh, Jesus. Schon mal gut, du lachst. Das ist schon mal sehr gut. Für jemanden, der vorher bedrückt war, schon mal sehr gut, wenn er lacht. Willst du noch ein bisschen mehr lachen? Halleluja, okay. More. Jesus. Halleluja. Halleluja. Das Zoe-Leben ist in ihr wirksam. Die Energie Gottes ist in ihr wirksam. Oh, geht durch sämtliche Gelenke durch, von oben bis unten, von Kopf bis Fuß. Halleluja. Siehst du, dass es nicht schwer ist, oder? Ich habe nicht viel gemacht. Ja? Das kann jeder. Halleluja. Preis den Herrn. Jesus. Halleluja. Komm, beweg dich mal, genau, beweg dich mal. Halleluja, danke Jesus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Halt, bleib hier. Wie ist es mit den Schmerzen? Oh, es ist viel lockerer. Leichter, lockerer. Lockerer. Halleluja. Sind noch irgendwo Schmerzen? Weniger. Sind überhaupt noch irgendwo Schmerzen? Sie sucht nämlich nur nach dem Schmerz, ja? Knie nicht, ja, aber sonst. Noch ein bisschen in den Knien, sonst nichts mehr? Ja. Sonst alles weg, nur noch ein bisschen in den Knien. Okay, dann gehen wir noch kurz auf die Knie drauf. Dann lassen wir einfach noch mal ein bisschen Lebensenergie rein. Vielleicht brauchen die Knie eine Extra-Dosis, okay? Aber Schultern sind schon gut und so, ja, alles gut. Da war eine angerissene Zähne. Oh, dafür bewegst du es aber recht gut, muss man sagen. Halleluja, preis den Herrn. Okay, da gibt es noch eine Extra-Dosis für die Knie, okay? Aber was Gott heute getan hat, kann er bei mir auch. Amen, absolut, Halleluja. Also, noch eine Dosis auf deine Knie. In Jesus' Name. Halleluja. Okay. Yes. Okay, jump. Wie ist jetzt? Es ist besser. Ja, preis den Herrn. Halleluja, jump einfach noch ein bisschen und freu dich im Herrn. Come on. Halleluja, danke Jesus. Okay, jetzt hast du geklatscht für ein Wunder, aber jetzt werden gleich viele Wunder passieren. Amen. Wer ist alles hier und du hast Schmerzen in deinem Körper, Bewegungseinschränkungen in deinem Körper, eine Diagnose, die der Arzt vielleicht gegeben hat, die dich wirklich massiv beeinträchtigt oder die dich ja bedroht, die deinen Körper bedroht, eine Diagnose vom Arzt oder auch, das kann mit dazukommen und der Zusammenhängen auch oder auch nicht zusammenhängen, auf deiner Seele liegt was drauf, was da runter muss, okay? Wen betrifft das alles? Okay, ja gut, ich dachte mir, dass da ein paar sind. Okay, pass auf, halt deine Hand ausgestreckt. Halt deine Hand schön ausgestreckt. Okay, gut. Alle, die jetzt ihre Hand nicht ausgestreckt haben, geh ganz schnell auf jemanden zu, der seine Hand ausgestreckt hat. Stell dich neben die Person. Und wenn jemand neben dir steht, du hast deine Hand ausgestreckt und jemand steht neben dir, dann tu die Hand einfach wieder runter, okay? Dann tu einfach die Hand wieder runter. Okay, aber halt so lange die Hand ausgestreckt, bis jemand bei dir steht. Also geh einfach zu jemand hin, auch auf der Empore, mach das Gleiche. Ja? Geh einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Wer seine Hand nicht gehoben hat, geht auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Und du hebst deine Hand so lange, bis jemand bei dir ist. Okay, schnell, schnell, geht auf jemanden zu. Nichts machen, noch nicht beten oder irgendwas, gar nichts. Okay, wir machen das zusammen. Wir lassen gleich gemeinsam einen Schub Zoe-Leben fließen. Amen. Okay, wer hat noch niemanden, der bei ihm steht? Streck nochmal deine Hand aus. Hier ist noch jemand. Marcel, gehst du zu ihm? Marcel ist ein starker Wunderwirker. Halleluja. Da hinten ist auch noch jemand. Okay, da hinten, Helmut, schau mal, da meldet sich noch jemand. Okay, ist noch jemand? Ist noch jemand, der seine Hand gehoben hat und noch niemand hat? Da oben auf der Empore, habt ihr alle jemand? Da hinten ist noch jemand? Nee, du hast jemand. Da ist jemand neben dir. Da hinten ist noch jemand? Kann jemand noch auf die Dame zugehen? Da hinten? Da hinten ist auch noch jemand. Hier ganz auf der Seite von der Empore sind noch zwei Personen. Kennt ihr beide euch? Pass auf, dann geht einfach aufeinander zu. Dann macht einfach füreinander. Kann einer für den einen und dann der andere für den ersten. Okay? Und jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fragst du den anderen als allererstes, darf ich das Zoe-Leben aus mir in deinen Körper und in deine Seele hineinfließen lassen? Darf ich das? Okay, noch nichts weitermachen, nur fragen. Wir sind immer schön höflich, ist wichtig. Auch im Heilungsdienst. Okay, zweite Frage. Frag ihn, wenn ihr übrigens zu zweit füreinander betet, dann entscheidet einfach, wer zuerst für den einen betet und dann wechselt er durch. Ja? Frag die Person, was ist das Problem? Wo brauchst du ein Wunder? Wo brauchst du Befreiung oder Heilung? Keine langen Diagnosen, keine Krankheitsgeschichten, auch seelische Dinge jetzt nicht irgendwie da die ganze Geschichte deiner Kindheit erzählen, sondern einfach, okay, da ist Depression auf meiner Seele oder da ist eine Angst, die mich knechtet oder da ist ein Trauma in meiner Seele, das raus muss. Der andere muss gar nicht genau wissen, worum es da im Detail geht, sondern es geht darum, dass diese Energie, die in den Söhnen und Töchtern ist, aus den Söhnen und Töchtern herausfließt, in die Söhne und Töchter hinein und dass sie so verändert werden, dass das Wunder passiert. Okay? Halleluja. Halleluja. Okay, Frage gestellt. Du kriegst eine kurze Antwort. Okay, jetzt Achtung. Jetzt, du hast gerade gesehen, was ich gemacht habe bei der Frau da vorne. Ja? Nimm einfach eine Position ein, die du jetzt denkst, in dieser Situation bei dieser Person, die dir jetzt ihr Problem gesagt hat. So lasse ich am besten jetzt einfach das Zoe-Leben da reinfließen. Es kann sein durch Handauflegung, es kann sein, indem du, was weiß ich, sagst, gib mir deine beiden Arme. Ja, wenn es um die Beine geht, dann kann es sein, setz sie auf den Stuhl und du sagst, gut, wir lassen einfach von unten her die Kraft rein. Es geht einfach darum, die Kraft, die in dir ist, die Energie, die in dir ist, in den Körper und die Seele dieser Person hineinzuleiten. Also stell dir einfach mal vor, innerlich einfach, geistlich, der Herr wird es dir zeigen, das ist eine geistliche Vorstellung, er wird dir zeigen, wie leitest du jetzt optimal das Zoe-Leben in diesen Körper hinein, okay? Und dann, lass uns Folgendes tun, wenn du die Position eingenommen hast, du bist bereit, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Okay, dann lass uns alle in Sprachen beten als erstes, lass uns alle in Sprachen beten. Oh raba si kada da da da ba si kada da da da manda da da da. Oh re kada da si kada da da da da da da massa tanda raba si kada da la la ba si kada da da. Halleluja, Halleluja. Und jetzt sprich mir einfach nach. Sag, Vater, in dem Namen Jesus leite ich das Zoe-Leben Gottes, die Energie Gottes, das Licht Gottes, das in mir ist, in den Körper meines Bruders oder meiner Schwester. Auf diese Stelle, auf dieses Organ. Du kannst es einsetzen, auf dieses Gelenk. Ich leite es hinein. In den Körper. Jetzt sprich die körperliche Sache an. Sprich die körperliche Sache an. In Jesu Namen. Leite es hinein. Leite es hinein. Leite es hinein. Leite es hinein. Leite es hinein. Und dann in dem Namen Jesus kannst du auch hineinsprechen und sagen, ich leite dieses Zoe-Leben hinein in die Seele meines Bruders oder meiner Schwester. Und jedes Trauma geht raus in dem Namen Jesus, weicht von der Seele meiner Schwester. Jede Angst, jede Furcht, jede Niederdrückung, jede Depression weicht jetzt in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Oh, geht raus aus dieser Seele in dem Namen von Jesus. Geht raus aus diesem Körper in dem Namen von Jesus. Jetzt. Halleluja. Schmerzen, seelische Schmerzen raus aus dieser Seele. Wunden, schließt euch in Jesu Namen. Körper, seid geheilt und gesund. Gewebe, kommt in die Ordnung Gottes. Sehnen, Nerven, Bänder, Knochen, kommt in die Ordnung Gottes. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Jetzt. Sprich es rein, sprich es rein. In Jesu Namen. Augen, Ohren, Organe. In Jesu Namen. Jetzt in die Ordnung Gottes. Du gibst den Befehl. Du lässt das Zoe-Leben reinfließen. Und wenn du den Befehl gegeben hast, wenn du das Zoe-Leben hast reinfließen lassen, dann einfach. 5 Sekunden. Nichts sagen und nichts denken. Einfach nur reinlassen. Einfach nur reinlassen. Einfach nur reinlassen. Einfach nur reinlassen. Ohne zu denken. Ohne zu denken. Einfach nur reinlassen. Einfach nur reinlassen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. In Jesu Namen. Wir lassen es rein. Wir lassen es rein. Wir lassen es rein. Das Zoe-Leben rein. Die Heilungskraft. Die wunderwirkende Kraft. Hinein in diese Körper. Jetzt. In dem Namen von Jesus. Jetzt. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. Okay. Und jetzt, wenn es irgendetwas gibt, was du tun kannst, um das Wunder zu ergreifen, sprich, wenn es einen Schmerz gab oder eine Einschränkung gab, dann ergreif es jetzt und tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Check es, wenn es etwas war, was sich auflösen muss, den Knoten oder irgendetwas, dann check es, was jetzt passiert ist. Du kannst auf die Toilette gehen und dort checken. Du kannst die Treppen hoch und wieder runterlaufen. Was auch immer du tun musst, tu jetzt etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn es nichts gibt, was du jetzt checken kannst, dann freu dich einfach im Herrn und danke ihm und spring 5-mal auf und ab und sag, danke Jesus, dass du mich geheilt hast. Halleluja. Halleluja. Nimm es in Anspruch, auch für deine Seele. Vielleicht musst du weinen, dann lass es raus. Vielleicht musst du lachen, dann lach. Halleluja, das Zoe-Leben ist aktiv. Diese Energie ist aktiv jetzt hier im Raum. Diese Energie ist aktiv hier im Raum. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Das ist jetzt der Moment, wo du ihm dankst, wo du es checkst, wo du es ergreifst, wo du es rauslässt, wo du es aktivierst jetzt. In Jesu Namen. Jetzt musst du aktiv werden. Wenn die andere Person auch ein Wunder braucht, dann lass das Zoe-Leben in die andere Person hinein. Halleluja. Wenn die Person sagt, so wie bei der Frau hier vorne, wenn sie sagt, ja, es ist schon überall gut, aber in den Knien ist noch ein Problem, dann geh einfach noch ein zweites Mal drauf und lass noch mal einen Schub Zoe-Leben hinterher. Lass einfach noch mal einen Schub Zoe-Leben hinterher fließen. Okay, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Das Zoe-Leben wird aktiv. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben für das, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Überall im Raum hier sind Wunder. Überall im Raum hier ist die Wirksamkeit Gottes. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf. Ich gehe nochmal hier hoch, damit ich sehen kann, auch auf der Empore, überall im Raum. Wer hat festgestellt, im Körper oder in der Seele, dass jetzt deutlich sich etwas verändert hat? Da du weißt, da ist was passiert. Wink mal mit der Hand. Einmal, dass ich sehen kann. Wink mal mit der Hand. Ja, check es und dann wink mit der Hand. Hier vorne 1, 2, da hinten 3, dort 4, Halleluja, da 5, 6. Wink einfach mal mit der Hand. Da hinten 7, da 8, 9, da oben, da auch 10, da 11, Halleluja, da oben 12, 13. Halleluja, wink einfach mit der Hand. Manche sind noch dabei, es zu aktivieren. Halleluja, lass uns mal Jesus die Ehre geben für all das, was jetzt sofort testbar war. Halleluja, Halleluja. Einige checken es noch. Du musst jetzt nicht mehr beten, sondern jetzt aktivierst du es, okay? Aber während du es aktivierst, während du hineingehst, während du das, ja, du kannst das Zoe-Leben noch mal drauflassen, wenn es irgendwo noch nicht ganz ist oder noch nicht sich sofort manifestiert hat, kannst du noch mal reinlassen. Aber während wir das tun, einfach alle die, Schritt für Schritt. Gott ist am Wirken. Verstehst du, das ist jetzt eine kontinuierliche Sache. Das Zoe-Leben ist aktiv. Aber die Ersten hier im Raum können schon ein Zeugnis geben von dem, was passiert ist. Deswegen jeder, der einfach sagt, okay, bei mir war vorher das Minus und jetzt das Plus. Komm einfach nach vorne und erzähl, was passiert ist. Kommt einfach nach vorne. Kommt einfach alle nach vorne, wo er sagt, okay, das war vorher Minus und jetzt ist Plus. Okay? Halleluja. Kommt einfach nach vorne und gebt Zeugnis von dem, was passiert ist. Was ist bei dir passiert? Darf ich es nehmen so? Ja. Ich hatte vor, es müssen 12, 13 Jahren her sein, erste Anzeichen von einer bipolaren Störung. Okay. War dann jahrelang in Behandlung. Seit 8, mittlerweile 9 Jahren nehme ich jetzt Medikamente und ich merke einfach, wie Gott die letzten Wochen und Jahre schon dran ist. Ja. Und dass immer mehr Durchbruch passiert und ich fühle mich gerade, als hätte Gott mir ein neues Gehirn eingepflanzt, neue Gedankenströme, Lügengebäude sind zerbrochen. Halleluja. Zerbrochen. Und ich merke, wie Gott gerade mehr Wahrheit reinpflanzt in mein Gehirn und neue Gedankenströme fließen. Wow, danke Jesus, das ist so stark. Hammer, Halleluja. Halleluja. 8 Jahre war das, bipolare Störung. Vor acht, neun Jahren war ich beim Arzt und da hat er angefangen, das Versuchen zu diagnostizieren. Okay. Mit 18, 19 kam dann die Diagnose, das ist jetzt so 5, 6 Jahre her. Und jetzt sagst du, jetzt ist es wie wenn du ein neues Gehirn bekommen hättest. Ja, also ich habe im Gospelforum schon für mich beten lassen, was ja eine sehr große, auch charismatische Gemeinde ist. Da habe ich schon gemerkt, dass Gott wirklich dran war und dran ist. Und jetzt merke ich so, wie immer mehr Durchbruch passiert. Halleluja. Ich glaube, dass ich jetzt gehalten bin. Amen. Danke, Jesus. Amen. Wir stehen mit dir. Halleluja. Lass uns Jesus Ehre geben. Die Nächsten, kommt her und erzählt, was einfach passiert ist. Ja, bei mir hatte sich was auf die Seele gelegt. Und zwar, dass ich mich in einer gewissen Situation wirklich so unter Zwang und Bedrängnis gesetzt fühle, Verantwortung, Aufgaben zu übernehmen. Ich habe erkannt, dass das eine tiefe Prägung aus der Kindheit ist. Und ich merke jetzt, wo das Zoe-Leben da reinkommt, also wo ich einfach auch um des lieben Friedens willen Sachen übernommen habe und dennoch merkte ich, das stimmt nicht. Ich zahle da echt total den Preis für, weil etwas, was für mich ist, ich darauf verzichte. So, und jetzt ist das Zoe-Leben reingekommen und ich habe echt wieder Zuversicht und schaue zum Leben hin und Amen. Wow, und ja, und es werden sich Lösungen finden, aber ich merke diese Tendenz zum Rückzug zu gehen. Wow, das ist echt in die Umkehr gegangen, sondern Halleluja. Ich schaue zum Leben hin. Halleluja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Was ist bei dir passiert? Ich habe Erleichterung von psychosomatischen Beschwerden am Körper erlebt. Schmerzen waren das, oder? Ja, ist besser geworden. Und das ist jetzt besser geworden. Ja, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Unruhe und schwindelig. Schwindelig und Unruhe. Müdigkeit und dazu noch Schmerzen im Magen. Ja? Okay. Jetzt ist Was ist passiert? Bewegen und du konntest dich nicht bewegen. Was war das? Gelenk? Wenn ich bewegen, das ist schwindelig. Achso, dann wurde es schwindelig. Ja, okay. Und ich habe gesagt, das ist ganz andere Gedanke. Jetzt ist ruhig geworden und so weiter. Das ist der Schwindel weg? Schwindel weg. Halleluja. Aber hier ist noch Schmerzen. Halleluja. Amen. Das geht auch noch vor uns. Oh, Jesus. Yay. Jesus. Woo. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte Knieschmerzen, beide Seiten, mal mehr, mal weniger, nachts aufgewacht und auch ich konnte heute gar nicht die ganze Zeit stehen beim Lobpreis. Ja. Und der Schweck. Schweck. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Das ist Zoe-Leben durch euch. Halleluja. Wer hat alles gespürt von euch? Du hast das Zoe-Leben freigesetzt. Jemand, wer hat alles gespürt, dass etwas reingeflossen ist beim anderen? Ja, es geht nicht darum, nicht jeder spürt das immer, aber es haben doch eine ganze Reihe haben es gespürt sogar, auch körperlich gespürt, dass es reingeflossen ist. Halleluja. Amen. Wie gesagt, auch wenn du nichts spürst, ist kein Zeichen dafür, dass es nicht passiert ist, weil es ja geistliche Realität. Noch was? Ja. Halleluja, okay. Ich habe auch eine Platte drin mit 12 Schrauben durch einen Unfall. Ja. Und es war ganz hart, immer noch. Das war am 31. Mai und es war immer noch ganz hart und das ist jetzt schon viel weicher geworden. Und ich kann hoch. Wow, habt ihr das gehört? Und? Das ist nochmal ein Metallwunder. Ja, und das heißt, ich kann hinten. Ich kann das wieder hinten tun. Konnte ich bis heute Morgen auch nicht. Ging nicht. Habt ihr das gehört? Sie hatte eine Metallplatte hier drin gehabt. Das war ganz hart. Sie konnte den Arm nicht hochtun und sie konnte den Arm nicht nach hinten nehmen. Und jetzt kann sie das alles wieder machen und keine Schmerzen. Und es ist ganz weich geworden. Ja. Halleluja. Das hört sich mir nach einem anderen Metallwunder an. Preist den Herrn, was ist bei dir passiert? Ich hatte eigentlich das, was du gesagt hast, etwas auf der Seele und Schmerz im ganzen Körper. Ja, hat es auch. Und es ist viel besser. Mhm. Es ist einfach vor allem im Rücken, spüre ich es noch. Aber da spürst du noch ein bisschen. Viel besser. Halleluja, pass mal auf, lass mal das Zoe-Leben einfach durch deinen Bauch in den Rücken rein. Yes! Jesus! Glory! Was ist bei dir passiert? Ich hatte vor bald 25 Jahre wird es her sein, beim Skiunfall, da bin ich so einen Berg runtergerauscht und konnte mich dann gerade noch an so Baumstümpfen festhalten. Huh. Aber ich bin also konnte auch wieder nach Haus fahren, aber habe dann immer irgendwie so an der rechten Seite und dann habe ich auch Krankengymnastik in Anspruch genommen und die haben mir gesagt, ich bin gerade noch so an einem Bandscheibenvorfall vorbeigerauscht. Ah, okay, und es ist auch dann besser geworden, aber es waren immer irgendwie so, die rechte Seite war irgendwie ein bisschen schwächer als die linke und manchmal so mit Kribbeln dann. In den Finger? Ja. Und was ist jetzt passiert? Jetzt ist es weg. Also jetzt ist es weg? Besser. Halleluja. Ja, das Halleluja. Heißt, so wie wenn du vor 25 Jahren gar keinen Skiunfall gehabt hättest. Ja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Amen. Glory. Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? I'll say it in English. In English, yeah. You can talk in English. I translate for we you. We come from Spain, my husband and I. Ah, yeah. Sie kommen von Spanien, Sie und Ihr Mann. Okay. Sie kommen aus Sevilla, habe ich gehört. From Sevilla. Sevilla. I've been to Sevilla. Really? Yes, it's a very beautiful town. Yeah. Huh? The barber. The barber. The barbier von Sevilla, ja. Yeah. Well, about 2 years ago, I had a diagnosis of fibromyalgia. Ah, ja. Vor 2 Jahren hatte sie die Diagnose von Fibromyalgie. And while you were telling people to pray for us, brothers and sisters were praying for me. Haben sie für sie gebetet, ja. And I felt fire, und ich spürte Feuer in my body, in meinem Körper, in my chest, in meiner Brust, my back, und im Rücken. And especially the brain fog went away. Nebel im Kopf ist verschwunden. Yes. Hallelujah. So no pain anymore? No, only a bit my knees, but I think it is going to It's going to disappear. Amen. In Jesus' name. Amen. God bless you. Greet the barber of Sevilla. Hallelujah. So Schmerzen oder am Herzen? Ja. Und es ist besser und ich freue mich drüber. Und vorhin, als die Catherine, sind die Gedanken besser geworden. Sind die Gedanken runtergegangen? Halleluja. Ja. Amen. Mehr davon. Weich sie ein in diesem Zoe-Leben. Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Was ist bei dir passiert? Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Komm her. Komm her. Was ist bei dir passiert? Also eigentlich hatte ich für körperliche Heilung beten lassen. Und dann kam überraschenderweise aber der Heilige Geist so in meine Seele. Wow. Es ist richtig heiß hier drin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was er macht oder was gemacht hat. Oh. Ich fühle mich so berührt. Ich, wow. Ich weiß gar nicht, was er macht. Wow. Oh. Aber irgendwas tut er und ich weiß Halleluja. Nicht mehr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Tu ein tiefes Werk an ihr, Herr. Tu ein tiefes Werk an ihr, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Betest du weiter für sie, Irina? Halleluja. Was ist bei dir passiert? Sehr starke Knieschmerzen auf der rechten Seite. Starke Knieschmerzen genau, auf der rechten Seite. Und da wurde jetzt gebetet, es wurde viel besser. Ich konnte sogar die Treppe wieder runtergehen, was heute Morgen nicht ging. Konntest du nicht? Also es ist viel jetzt besser. Kannst du die Treppe wieder runtergehen. Ja, schon. Das schmerzt ein bisschen, aber... Amen, es geht auch noch von... Du weißt ja, wie man das behandelt. Jesus. Halleluja. Halleluja, was ist bei dir passiert? Hallo. Also ich freue mich sehr, vielen Dank, das war eine sehr gute Idee, dass wir füreinander beten. Gute Idee, ne? Und ja, mit diesen zwei. Danke, Herr. Gute Idee. Mit so Energie. Ich habe das jetzt an mir spüren lassen, weil ich bin eigentlich sehr, sehr bedrückt gekommen. Ich bin eigentlich hier hauptsächlich für meinen Sohn gekommen, weil er hat psychische Probleme und er braucht eine Befreiung. Und ich wollte, dass er mitkommt, aber natürlich Teufel hat ihn irgendwie so erfasst und durch ihn hat so viele Verletzungen. Er wollte zuerst dich erwischen. Ja, genau, mich, klar. Und hat natürlich beleidigt und so weiter. Ich war total verletzt heute und deswegen ich bin ja ziemlich bedrückt gekommen. Mhm. Und dann war das wirklich sehr gut, angebracht, weil es ist zu mir eine Frau gekommen und zusätzlich habe ich auch noch Coxarthrose. Also bei Coxarthrose, genau, in den Hüftgelenken. Bei den Hüftgelenken. Und die Frau hat angefangen, erstmal über meine Seele zu beten. Ja. Und ich habe so eine irgendwie gespürt, dass der Heilige Geist so mich irgendwie berührt hat. Und das war irgendwie... er berührt einige. Jesus, es geht aus. Ja? Also wenn er einen berührt, manchmal ist es wie so eine Multiplikation. Du kannst einfach so, den Überfluss nehmen. Ja, wie eine Flut auf mich gekommen ist. Und das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen schmutzig zu vergleichen, aber es war ein bisschen wie betrunken. Wie betrunken, ja. Ist okay, darfst du sagen, ja. Paulus hat gesagt, werdet nicht voll Weines, sondern werdet voll Geistes. Das heißt, genau, so wie manche mit Wein betrunken werden, so ist es völlig okay, im Geist betrunken zu werden. Okay. Ist völlig okay. Wie geht es in deiner Hüfte jetzt? Und was das Hüfte angeht, das war so heiß, also wo sie halt so heiß. Genau, Hand gelegt hat, so richtig, richtig heiß an der Stelle. Jetzt ist es richtig angenehm, also obwohl da Schmerzen waren, natürlich, wenn du dich bewegst, ist immer Schmerzen da, egal ob du Medikamenten isst oder okay, nicht. Aber jetzt bewegst du mal. Jetzt ist es ganz gut, also wirklich. Jetzt Halleluja, preis den Herrn, Amen, Halleluja. Gib ihr noch mehr neuen Wein. Halleluja. Ist tatsächlich eine... ist kein Problem, betrunken zu sein im Geist. Ist gar kein Problem. Ist in Ordnung, da muss man sich gar nicht genieren. Also, wir sind hier unter lauter Trinkern, weißt du. Wir sind unter lauter Trinkern. Ist gar kein Problem. Ne? Halleluja, sei gesegnet, Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe Gelenkschmerzen im ganzen Körper. Ja. Aktuell habe ich am meisten zu leiden unter einem Impingement. Okay, also Schulter. Da ist der Nerv abgedrückt, oder wie? Nee, das ist verengt alles. Ah, verengt, okay. Ja. Und da steht jetzt eigentlich eine OP an. Okay. Aber seit heute kann ich den Arm wieder hochmachen. Wow, Halleluja, Glory. Yes. Halleluja, brauchen wir keine OP mehr. Amen. Lass es untersuchen, ja? Amen. Glory. Halleluja. Yes. Amen. Halleluja. Wollt noch jemand Zeuges geben? Du wolltest noch Zeuges geben? Halleluja. Was ist bei dir passiert? Sehr starke Schmerzen rechts, schon länger. Verspannungen, genau, so im Kopf, zu innen drin, bis runter. Und auch hier teilweise Gelenke. Und eine schwere Last hatte ich jetzt die letzten ein, zwei Jahre. Und die Schwester hat gebetet und ich habe gemerkt, also wie Freude, wie Jesus einfach Freude in mich rein. Ja, ich kann es spüren, Halleluja. Also es arbeitet noch. Nimm mehr, komm mal. Es arbeitet noch. Das habe ich jetzt schon ziemlich. Es arbeitet noch, ja. Ja, lass es noch weiter arbeiten. Ne? Also deutliche Verbesserung. Super, deutliche Verbesserung, ja. Halleluja. Gehst morgen oder am Montag gehst zur Arbeit und sagst, deutliche Verbesserung. Halleluja. Halleluja. Wow, komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Oh, das ist so gut. Hey, ich spüre so einen Überfluss wirklich von Fülle. Ich glaube, dass Gott einige heute anders so ein bisschen betrunken machen will. So manche sind es schon, sie würden es nur noch nicht zugeben, aber komm, streck dich mal aus, da ist noch mehr. Halleluja. Also das ist Zoe-Leben. Das Zoe-Leben ist auch der neue Wein. Das Zoe-Leben ist frisches, energetisierendes Leben. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, more Lord. More Lord. More Lord. Jesus, more Lord, Jesus, yes Lord, oh, Jesus für Österreich, yes Lord, Jesus, glory, glory, glory, glory, glory, glory, more Lord, woohoo. Halleluja. Halleluja. Schreck dich aus, komm. Oh, mehr Herr. Oh, Jesus. Da geht's ab hier. Halleluja. Oh, Halleluja. Jetzt komm ich mal nach hinten. Come on, come on. My Lord. Jesus. Seid ihr bereit hier? Sind hier ein paar bereit? Hilfe. Oh, nur nicht zu viel, nur nicht zu viel. Wer sagt mehr? Wer sagt mehr? Okay, okay. More! Jesus. Halleluja. Halleluja. Empfang. Nimm. Komm. Es ist Überfluss. Schakalaka, lecker. Schakalaka, lecker. Wuhu! Jesus, lecker. Jesus. Yes, Lord. More. Jesus. Hey, Jesus. Wuhu! Yes, Lord. Yes. Jesus. Halleluja. Komm, leg einfach mal deine Hand auf deinen Nachbarn, einfach auf die Schulter und lass einfach nochmal so eine Dosis Zoe leben. Einfach mal völlig frei von irgendeinem speziellen Ziel. Lass einfach mal nochmal eine volle Dosis Zoe leben da rein. Komm, trink, Brüderlein, trink. Oh, yes. Jesus, yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Jesus. Yeah. Oh, Jesus. Rakabababababa. Oh, yes, Lord. Yes. Touch. Fang deine Frau auf, ja, Halleluja. Jesus, yes, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord. Halleluja. Halleluja. Wollen wir mal schauen, ob du deinen Nachbarn unter den Tisch trinkst hier. Halleluja. Yeah. Oh, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Oh, Halleluja. Das ist Trinkerclub. Halleluja, Trinkerclub. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Jesus. Oh, yeah. Shabarababababa. Durstlöscher. Oh, Halleluja. Oh, glory. Yes, more. Oh, Jesus, more. Oh, more. Oh, more. Oh, more. Yes, Lord. Yes, Jesus. Oi. Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Jesus. Oh, Jesus. Oi. Yes, Lord. More. Halleluja. Was das Geniale ist, ich muss nur an einer Reihe, wenn alle sich an den Händen halten, muss ich nur hier am Rand das Zoe-Leben reinlassen. Es geht durch die ganze Reihe durch. Verstehst du? Yes, Lord. Jesus. Also übertragbar. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Halleluja, hier ist der Rückweg versperrt. Halleluja. Muss ich so rum? Yes, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord. Halleluja. More. Yes. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord. Oh, Halleluja. Oh, hier ist lustig. Yes, Lord. Jesus. Ja, auf der Empore. Halleluja. Soll ich auf die Empore kommen, oder was? Okay. Ich muss auf die Empore hoch, die haben mich gerufen. Halleluja. Halleluja. Okay, seid ihr bereit hier auf der Empore? Halleluja. Nehmt euch an den Händen, come on. Nehmt euch an den Händen oder legt euch die Hände auf die Schulter. Auf geht's. Jetzt kriegt ihr Empore die volle Dosis. Ihr von unten könnt einfach auch hier nach oben segnen. In Jesu Namen. Oh. Empfang. Oh, Empfang. Jesus. Es geht durch hier. Da ist die Verbindung. Oh, von einem zum anderen. Halleluja. Jesus. Yes, yes, yes, yes, yes. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Genau, so würde ich auch sagen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Empfangt, empfangt. Come on. Ihr da drüben, empfangt, empfangt. Oh, komm, ich komme hier noch nach vorne. Oh, darf ich hier mal kurz durch? Oh, Halleluja. Oh, Jesus, yes, yes. Oh, Jesus, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja. Zoe leben, Zoe leben. Oh, Jesus. Jesus, yes, Lord, yes, Lord. Oh, komm, empfangt einfach, hängt euch einfach mit dran. Ja, genau, genau, genau, genau. Ist einfach ein Schalter, er ist einfach ein Schalter. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Jesus, yes, Halleluja. Hier von der Seite, lass mal noch ein bisschen was durch. Yes, oh yes, yes, yes, yes, yes, yes, Halleluja. Da nach unten, come on, Jesus, ja, alles gut, alles gut. Halleluja. Oh, more, more, more. More, more, Jesus, more. Jesus. Hey. Glory, glory. Jetzt gehe ich wieder nach unten. Halleluja. Halleluja. Glory, geht's euch gut? Genießt ihr die Party, ja? Halleluja. Oh, jetzt ist wirklich ein guter Pegel da. Oh, wie spät haben wir es denn? Okay. Komm. Ja, genau, wir dürfen eine Stunde länger schlafen heute Nacht. Halleluja! Zeitumstellung. Das ist das beste Wochenende im Jahr, um Konferenz zu machen. Ja? Sonntagmorgen eine Stunde länger schlafen. Wunderbar. Halleluja. Yeah, you can sleep 1 hour longer. Oh, praise God. Halleluja! Halleluja. Come on, komm, jetzt lass uns einfach mal geben zusammen. Komm, lass uns richtig fließen. Also ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden bringt eine Wunderernte. Amen. Der Boden ist Wunder. Verbinde einfach dein Saatkorn mit einem Glauben für Wunder und du wirst eine Wunderernte haben. Frag den Heiligen Geist, was darf ich säen in diesen Boden hinein? Weißt du, das sind Menschen, die brauchen vielleicht ein Wunder im Bereich der Finanzen. Halleluja. Halleluja. Ich hatte den Eindruck gehabt, hat jemand, das, boah, wahrscheinlich, ich weiß nicht, viele sind zu betrunken, wahrscheinlich, um das jetzt zu realisieren, aber ich hatte die Zahl 5776 gehabt. Du kannst mal kurz checken, deine PIN-Nummer 5776. Die PIN-Nummer 5776. Hat jemand die PIN-Nummer 5776 bei deiner Kreditkarte oder irgendwas? Irgendwas im Zusammenhang mit Konto? Hat jemand die PIN-Nummer? Jetzt, du willst es nicht verraten, weil du denkst, dann kann ich deine Karte leeren. Ne? Nein, aber im Ernst. Weil ich glaube, dass Gott da was im Bereich, gerade auch im Bereich von Versorgung und Finanzen tun will. Also wenn du tatsächlich, ich muss vielleicht kurz überlegen, dann muss ich nochmal kurz den Verstand aus der Betrunkenheit einen kurzen Moment auftauchen und dann kurz überlegen, hast du die PIN-Nummer 5776 auf deinem Konto, Karte, was auch immer, 5776. Ist da jemand? Shabarabababa. Ich warte noch kurz. Okay. Hä? Komm einfach nach vorne, wenn dich das betrifft. 5776, ja? Okay, und dann gibst du mir deine Kreditkarte am besten. Das ist der Trick an der Sache. Also, komm einfach nach vorne und gib mir deine Kreditkarte, ja? Nein, keine Sorge. Also, frag den Heiligen Geist, was du geben sollst, wenn dich diese PIN-Nummer betrifft. Vielleicht kommst du hinterher drauf. Dann melde dich einfach. Ja, aber Gott hat etwas für dich. Halleluja. Aber jetzt sag einfach, Heiliger Geist, was darf ich säen, was darf ich geben in diesen Boden hinein? Also, es gibt keinen besseren Boden, um zu geben, wie ein solcher Wunderherrlichkeitsboden. Ich nenne es immer so, es ist wie ein Treibhaus für dein Saatkorn. Es ist wie ein Gewächshaus. Ja? Ich habe früher ein Gewächshaus gehabt für Kakteen und die wachsen zwar nicht so schnell, aber sie wachsen trotzdem besser im Gewächshaus. Aber ich habe auch Tomaten gezüchtet und ich sage dir, im Gewächshaus, das ist nochmal eine andere Dimension von Wachstum, von Multiplikation. Und die Herrlichkeit Gottes ist wie eine Gewächshausatmosphäre für dein Saatkorn. Also frag den Heiligen Geist, was ist das Saatkorn, das du mir heute zum Säen gegeben hast? Du hast gehört, er gibt Saatgut dem Sämann und Brot dem Essenden. Das heißt, du musst immer unterscheiden, was von deinen Finanzen ist zum Essen, also sprich für deine eigenen persönlichen Bedürfnisse des Alltags, und was hat Gott dir gegeben als Saatgut, um es zu säen, in den Boden seiner Herrlichkeit hinein, in sein Reich hinein zu säen. Und das, was er dir zum Säen gegeben hat, das solltest du auch säen. Ja, du solltest nicht dein Saatgut verfespern, du solltest auch nicht dein Essen säen, ja, das macht auch keinen Sinn, sondern du musst das eine vom anderen unterscheiden. Also, frag ihn, was ist heute Abend in meinem Geldbeutel oder auf meinem Konto oder wie auch immer, Saatgut, das ich säen soll heute Abend in diesem Boden. Und das tust du. Wenn du einen Betrag geben möchtest, den du nicht dabei hast, dann hast du wie immer die Möglichkeit, unter dem Stuhl die Verpflichtungserklärung zu nehmen. Nimm sie, füll sie aus. Die eine Hälfte tust du in den Eimer. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, überweise es in den nächsten Tagen. Du kannst auch direkt über PayPal geben, insbesondere auch wenn du über Livestream zuschaust. Oder du kannst die Kreditkarte nutzen über unsere Website. Oder du kannst einfach überweisen. Ja. Oder natürlich hier vor Ort immer noch eine traditionelle Möglichkeit. Du darfst auch in bar geben. Halleluja. Es gibt's immer noch. Preis den Herrn. Amen. Also, tu das, was er dir gezeigt hat. Wir lassen dir einmal rumgeben.